immer härter. Der Podcast. Janik, was war das eben? Haben wir technische Probleme? Naja, irgendwie ist die Luft raus. Verstehe ich nicht. Die WM geht doch jetzt erst richtig los. Ach so. Na dann. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition. Ja, Tag 1 nach der historischen Landung der deutschen Fußballnationalmannschaft auf dem Flughafen in Frankfurt am Main, für die der Weltverband FIFA extra die Spiele bei der WM in Russland unterbrochen hat. Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn jetzt, völlig panisch auf der Fernbedienung rumzuhacken. Liebe Leute da draußen, heute ist spielfrei. Und das bleibt es auch, zumindest für die gefallenen Weltmeister aus Deutschland. Aber es gibt auch so genügend andere Dinge, die zu klären und zu besprechen sind. Mein Name ist Janik Höppner und mir gegenüber steht der Kollege Michael Färber. Moin, Michael. Moin, moin. In der Tat, die Trainerfrage Wabert ist wohl die absolut wichtigste Personalie nach dem Aus der deutschen Mannschaft gegen Südkorea. Und es fühlt sich komisch an. Es fühlt sich sehr komisch an. Es fühlt sich auch deshalb komisch an, weil es so ein Wartezustand ist. Löffel, Bedenkzeit. Er und DFB-Präsident Grindel haben im Flieger schon über seine Zukunft gesprochen. Die offizielle Auskunft ist, er will sich in Ruhe Gedanken machen darüber, ob er die Energie hat, diesen Umbruch wirklich auch durchzuführen. Es waren schon ziemlich klare Worte, die da zu hören waren, dass es tiefgreifende Maßnahmen braucht und klare Veränderungen, die besprochen werden müssten. Und man würde dann auch klare Antworten geben, hat der Bundestrainer gesagt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als er in Frankfurt vor die Mikros getreten ist und man in sein Gesicht gesehen hat, den Blick zu Boden, nicht mal der Anflug eines Lächelns. Ich weiß nicht, ob er nicht innerlich vielleicht doch schon ein klein wenig mit der Nummer abgeschlossen hat, Janik. Es wirkte so. Auch Grindels Mimik hat sich ja sehr verändert, im Gegensatz zu direkt nach dem Spiel gegen Südkorea und jetzt dann. Da kann man schon erahnen, dass es eventuell auf eine Trennung hinausläuft. Ich habe ja gestern schon so gesagt, wenn Umbruch, dann richtig und dann auch ohne Löw. Andererseits kann ich es natürlich auch verstehen, wenn man sagt, Mensch, in 2 Jahren ist Europameisterschaft. Diese Niederlage, das kann auch Kräfte freisetzen. Europameister sind wir unter Löw noch nicht geworden. Da hat er eigentlich noch mal ein Ziel, was er erreichen könnte. Definitiv, was ich noch ganz spannend fand und worüber ich auch ein klein wenig schmunzeln musste. Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, hat so ein bisschen Einblick ins Seelenleben gegeben. Natürlich war Niedergeschlagenheit da und jetzt wurde überlegt, was man machen will, wo man ansetzen will bei den Problemen. Und ein Zitat ist erstaunlich. Oliver Bierhoff sagte, aber die Energie kommt schnell wieder. Dann heißt es, Ärmel hochkrempeln, Fehler abstellen, die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Die Frage ist, ist er dann überhaupt noch dabei? Oliver Bierhoff? Ich denke, dass auch der Name Bierhoff in einer schonungslosen Analyse in irgendeiner Form fallen sollte. Die Art der Marketingstrategie, dieses immer wieder Verkaufen, wir sind Weltmeister, wir sind die Nummer 1, wir sind die Besten. Die Frage ist, ob das wirklich so förderlich gewesen ist, wenn man die Probleme sieht, die die Mannschaft spielerisch vor allen Dingen hatte. Also ich glaube, am sportlichen Ausscheiden ist Oliver Bierhoff keine Schuld zu geben, aber natürlich an der Erwartungshaltung. Und deshalb ist vielleicht auch die Frage, inwiefern Oliver Bierhoff eine Mitschuld am Aus der deutschen Nationalmannschaft bei dem Turnier hat, nicht so einfach zu beantworten. Also ich meine, wenn ich immer wieder zu hören kriege, wir sind Weltmeister, ich bin Weltmeister, trotz Spielen, die auch im Vorfeld ja nicht wirklich berauschend waren. Hummels hat es ja gesagt, das letzte überzeugende Spiel war im Herbst 2017. Dann schlägt sich das irgendwann nieder und die Kritikfähigkeit sich selbst gegenüber leidet darunter. Sollte man in der schonungslosen Diskussion nicht unbeachtet lassen. Das stimmt. Nichtsdestotrotz, ein deutsches Element blieb dem Turnier ja dennoch erhalten. Ich sage nur, die Schande von Gijón. Oh ja. Die Partie Japan gegen Polen, die zu einem Ballgeschiebe ausartete, als die Japaner erfuhren haben, dass sie mit dieser 1-0-Niederlage dank der Fairplay-Wertung doch ins Achtelfinale einziehen. Und schwupps, haben sie das Fußballspielen einfach mal eingestellt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, da wurde mir echt schlecht. Und ich musste an 82 zurückdenken, saß auch damals schon fassungslos vor dem Fernseher, auch gestern wieder. Und muss ganz ehrlich sagen, nee, sowas hat bei der WM nichts verloren. Zumal der Fairplay-Gedanke ja völlig mit Füßen getreten wird. Durch unfaires Verhalten greift die Fairplay-Wertung für Japan. Und das bei einer Nation, die sehr auf eigene Ehre bedacht ist. Ja, die Leidtragenden 1982 war Algerien. Und diesmal ist es der Senegal, der aufgrund von 2 mehr verschuldeten gelben Karten nun das Turnier verlassen muss. Die dürften sich richtig ärgern, erst recht, wenn sie nochmal nachhören, was der japanische Trainer Akira Nishino zum Besten gegeben hat. Die Umstände haben diese Entscheidung erfordert. Wir haben nicht mehr angegriffen, sondern uns entschieden, uns auf das andere Spiel zu verlassen. Und das ist schon eine Frechheit, muss man sagen. Absolut. Also, dass man von seinen eigenen Spielern einfordert, aufzuhören, Fußball zu spielen bei einer Weltmeisterschaft, das hat mit Fairplay nichts zu tun. Und dazu vielleicht noch ein Zitat von Frankfurts Hasebe, der auch gesagt hat, naja, also es war schon ein komisches Gefühl, aber so ist Fußball. Da muss ich sagen, tut mir leid, aber das ist kein Fußball. Eins ist ja immer nun klar, auf andere können sich die Japaner jetzt nicht mehr verlassen. Jetzt müssen sie liefern in der K.O.-Runde. Jetzt heißt es Siegen oder Fliegen, Tod oder Gladiolen, wie es Louis van Gaal einst formulierte. Genau, und das müssen sie gegen Belgien, während die Engländer, die sie ja besiegt haben, nun gegen Kolumbien ran müssen. Und die beiden haben sich auch ein bisschen die Blöße gegeben in ihrem Spiel. Ich würde sagen, keiner wollte Gruppensieger werden. Die Belgier sind es aus Versehen geworden, weil sie ein Tor geschossen haben. Ihr Trainer dürfte nicht allzu begeistert sein. Hintergrund ist, man erhofft sich einen leichteren Weg in ein mögliches Viertel- und Halbfinale. Ich sage immer, soll erstmal das Achtelfinale gespielt werden. Das stimmt. Es ist deswegen vermeintlich leichter, weil Belgien nun im Viertelfinale auf Brasilien treffen würde. Jetzt muss man sagen, erstmal gilt es Japan zu schlagen. Und dann sehen wir weiter. Ein weiteres Kuriosum. Heute hat auch Panama gespielt. Yay. Hat ein Tor geschossen. Yay. Gegen Tunesien. Trotzdem verloren, 2-1. Aber sie haben mit den zwei Toren genauso viele Tore geschossen wie, na? Die deutsche Mannschaft. Korrekt. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen kann. Großkick des Tages. Was mich wirklich freut, ist, dass wir doch eine ganze Reihe Tore gesehen haben. Jede Mannschaft bei dem Turnier hat mindestens zwei Tore erzielt. Ja, auch die deutsche Mannschaft. Insgesamt waren es 122 Treffer in 48 Spielen. Also schon zwei, eine ganze Menge. Finde ich auch. 2,54 im Schnitt. Das ist ganz passabel und kann man eigentlich nur hoffen, dass es so weitergeht, oder? Also wenn man die Achtelfinals so betrachtet, dann kann man, glaube ich, davon ausgehen. In den ersten beiden Spielen am Sonnabend treffen Uruguay und Portugal aufeinander. Kein schlechtes Spiel. Suarez gegen Ronaldo, was meinst du? Da wird es ordentlich zur Sache gehen. Uruguay zieht nicht zurück. Portugal muss sich, wie in den ersten drei Spielen auch, auf Ronaldo verlassen. Wird alles für ihn tun. Er wird alles für Portugal tun. Ich glaube, da ist ganz schön viel Rasse drin. Aber der Nachmittag ist ja fast noch spannender. Frankreich gegen Argentinien. Halleluja. Das wird ein Fight. Das könnte eigentlich auch ein WM-Finale sein. Definitiv. Allerdings, so wie zumindest Argentinien aufgetreten ist, ist es irgendwie auch ein gerechtfertigtes Achtelfinale. Es ist insofern hochinteressant. A, haben die Argentinier diesen unglaublichen Kraftakt gegen Nigeria irgendwo wegstecken können? Ist bei Messi der Knoten geplatzt? Auf der anderen Seite, reicht die individuelle Klasse bei den Franzosen aus, um sich auch gegen Argentinien durchzusetzen? Oder müssen sie jetzt endlich mal zeigen, dass sie auch eine Mannschaft sind? Ich habe meine Zweifel. Dann am Sonntag haben wir noch die Partien Spanien gegen Gastgeber Russland. Ich denke, da ist auch die Favoritenfrage geklärt. Klares Freilos für Spanien. Ich glaube, die Russen haben zu spüren bekommen, wie es ist, wenn man mal einen halbwegs vernünftigen Gegner hat. Das 0-3 gegen Uruguay war absolut offenbarend, wie stark die russische Mannschaft wirklich ist. Und gegen die Passmaschine Spanien, ich sage nur Andres Iniesta und Co. Auf Wiedersehen. Wobei, K.O.-Spiele haben manchmal ja auch ihre eigenen Regeln. Jo, 5 € bitte in mein Phrasenschwein. Abwarten. So, und dann haben wir zu guter Letzt am Sonntag noch die Partie Kroatien gegen Dänemark. Auch da, denke ich, ist die Favoritenrolle. Sag mal, rasierst du dir die Haare auf den Zähnen oder was machst du da? Bereite mich gerade auf die nächste Weltmeisterschaft vor. Im Kirschkernweit spucken, da sind wir nämlich unschlagbar. Sag bloß, wir sind da Weltmeister. Seit Jahren. Guck mal, ganz einfach. Nimmst du ihn erst zwischen Zungen und Gaumen. Gibt dem Beirat auch keine Nachwuchssorgen. Gibt genug Kirschen. Heißt ja auch, gib mich die Kirsche. So, und dann nach vorne an die Schneidezähne und raus damit. Ja, die Kirsche ist raus, die Deutschen sind raus, wir sind raus. Bis Montag. In eurem Lieblingspodcast. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.